Lektion 7 im Alltag. Entschuldigung, wie komme ich zum Brandenburger Tor? Zum Brandenburger Tor? Gehen Sie hier in Richtung Spree und da über die Brücke. Gehen Sie dort geradeaus. Nehmen Sie die 6. Straße links. Das ist die Straße des 17. Juni. Gehen Sie noch ungefähr 300 Meter. Da ist das Brandenburger Tor. Danke.